meine Damen und Herren, die Dinge liegen an sich sehr einfach. Der oberste Grundsatz für die Finanzpolitik jeden Staates und ganz besonders naturgemäß für die Finanzpolitik eines Staates, der sich in einer solchen Notlage befindet, wie der preußische Staat, ist der, dass nicht mehr Geld ausgegeben werden kann, als eingenommen wird. Das heißt, anders ausgedrückt, die preußische Staatsregierung ist aus dieser Erkenntnis heraus entschlossen, unter allen Umständen einen ausgeglichenen Etat dem Parlament vorzulegen. Auch das, was diese Grundeinstellung, einen ausgeglichenen Etat vorzulegen, bedeutet, ist ohne weiteres jedem verständlich darzulegen. Der Etat-Entwurf, den ich bei meinem Amtsantritt vorgefunden habe, schloss ab mit einem Defizit von 394 Millionen. Hinzu kommt ein neues Defizit von weiteren 45 Millionen, das daraus folgt, dass infolge der allgemeinen Lohnsenkung aufgrund der letzten Notverordnung der Reichsregierung die Lohnsteuer einen geringeren Ertrag abwirft. Die Aufgabe, einen ausgeglichenen Etat vorzulegen, also den Grundsatz, nicht mehr auszugeben, als man einnimmt, zu verwirklichen, bedeutet also, dass diese 439 Millionen bewältigt werden. Zunächst tritt für die Staatsfinanzen durch die in der letzten Notverordnung der Reichsregierung herbeigeführte Senkung der Beamtengehälter eine Ersparnis von 100 Millionen ein. Hinzu kommt eine Mehreinnahme infolge der Erhöhung der Umsatzsteuer um 72 Millionen. Und schließlich ist beabsichtigt bei den sogenannten Sachausgaben, das ist alles das im Etat, was nicht die Gehälter, Löhne und Gehälter unserer unmittelbaren Beamten und Angestellten sind, eine weitere Ersparnis von 120 Millionen erzielt werden soll.